hast es gut. O dir, du Volk der Linden, o dir, du hast es gut. Wie viel an Gottes Segen und seine Huld gelegen, die überschwänglich tut, kannst du an dir befinden, an dir befinden. Wohl dir, du Volk der Linden. Wohl dir, du Volk der Linden. Wohl dir, du hast es gut. Wohl dir, du Volk der Linden. Wohl dir, du hast es gut. Schwänglich tut, kannst du an ihn.